um 11 Uhr am Saufen, Alter. Dann kam um 12 Uhr Petra vorbei. Und dann um 15 Uhr kam Okada vorbei, Alter. Also wenn jetzt auf Alkohol, Bad und gut. Also wenn jetzt auf Alkohol, Bad und gut. Bye. Rick Taylor.